WDR 5 Doc 5, das Feature. 30 Mann in einem Schlafsaal, ohne eigene Zahnbürste, ans Bett gefesselt oder vollgepumpt mit Psychopharmaka. So vegetierten viele Patienten psychiatrischer Kliniken bis in die 1970er Jahre vor sich hin. Das folgende Feature dokumentiert den weithin vergessenen Skandal des Ruhigstellens und Wegsperrens und fragt, inwiefern heute Personalnot, Kostendruck und die Arbeit der Pharmalobby die Errungenschaften der Psychiatriereform zunichte machen. Und dann habe ich die erste Nacht in einer an einem Bett fixiert, das ist schon eine interessante Erfahrung, also an allen Extremitäten, einschließlich dem Körper, gefesselt, in einem Bett gelegen, in einem Zimmer, wo so eine große Scheibe war, so auf der anderen Seite der Scheibe sah ich ab und zu mal so einen Kopf, aber ich hatte kaum Gelegenheit, auch mal so solche Dinge zu äußern, wie dass ich auf Toilette muss, weil dann war der Kopf schon wieder weg. Ja, man ist völlig hilflos. Ich habe auch das Gefühl, es gab mal mehr Zeit für die einzelnen Patienten. Die Ärzte, die müssen so viel dokumentieren, dass der einzelne Patient wirklich nur noch 3 Minuten hat, ne? Der zunehmende Einfluss der pharmazeutischen Industrie auf Forschung, ärztliche Fortbildung und Verschreibungsverhalten führt dazu, dass die Unabhängigkeit der Psychiatrie als Wissenschaft und Praxis und die Integrität des ärztlichen Berufsstandes gefährdet sind. Mich würde es nicht mehr geben, wenn ich da nicht mal irgendwo rausgegangen wäre, ne? Also wenn ich nicht den chemischen Knebel gelesen hätte und darüber nicht erfahren hätte, dass mir keine Psychopharmaka, vor allem keine Neuroleptika jemals so helfen können, wenn ich die dauerhaft nehme. Ich würde heute nicht hier sitzen, ne? Na, ich habe mich da so gefühlt wie unter der Käseglocke. Und also eine Begebenheit, das war mir total peinlich. Da hatte ich Besuch von meinem Cousin und ich hatte einen Zungenschlundkrampf. Also ich konnte nicht normal sprechen, ja. Da kam dann so ein Gewurzel heraus. Das war so unangenehm für mich, ja. Ja, wir wollten uns unterhalten und ich war körperlich dazu nicht in der Lage. Die Klinik macht mich gesund. Die verschiebt das Gesundwerden auf später. Wir sind uns leider Gottes im Moment auf dem Rückzug hier. Wir sind also, wir bewegen uns rückwärts. Das heißt, rückwärts in dem Sinne, dass kein Geld mehr da ist. Allein aus personellen Gründen, das heißt also Sparmaßnahmen, wird das alles ein Stück zurückgefallen. Arme Irre. Zurück zur Nachkriegspsychiatrie. Ein Feature von Beate Hinrichs. Wir haben jetzt diesen Nachteinschluss hier, der auch eigentlich nicht von uns gewollt ist, aber sein muss, weil dadurch wird man wieder eine Nachtwache eingespart und dementsprechend heißt es wieder Geld. Und das ist das alles, was ich schon mal erlebt habe. Leider, ich sage es einfach nur, man wäre den Anfängen, sagt man immer so schön bei anderen Sachen. Nämlich dann immer da, wo man mal war und wo man eigentlich nicht hinwollen. Theo Zander ist seit mehr als einem Vierteljahrhundert Pfleger in der Psychiatrie. Er hat die Irrenhäuser noch erlebt, in denen Menschen weggesperrt, selten geheilt, stattdessen oft zerstört wurden. Er war Zeuge der wütenden Proteste gegen menschenunwürdige Verwahranstalten und begrüßte die große Psychiatriereform der 70er und 80er Jahre. Heute warnt er vor dem Vergessen und den Folgen eines vermeintlichen Sparzwangs. Die Tür öffnete der Pförtner allen Mitarbeitern diesen Trakt. Die Mitarbeiter hatten keine Schlüssel. Theo Zander hat hier gearbeitet, in Haus 5, dem sogenannten Bewahrungshaus für psychisch kranke Rechtsbrecher der Landesklinik Düren. Wir hatten zum Teil schon zu der Zeit vorher, waren in dem Haus 120 Patienten. Das waren dann 4 Stationen waren das und da gab es 8er-Bett, also Zimmer oder Zellen. Da gab es eine Einzelzimmer war uns eigentlich, da waren 4 Bettzimmer daraus gemacht und wie gesagt, und das, es gab kein Fernseh, kein Radio, einen frühen Einschluss abends um 6:30 und bis morgens um 7. Es waren die hauptsächlich kranke Menschen, die da waren und dementsprechend der eine halluzinierte, der andere war ein Persönlichkeitsgestörter, da waren ja sehr unterschiedliche Charaktere zusammen auf einer Zelle und dementsprechend waren dann auch diese Auswirkungen da. Da gab es Wutausbrüche, Schlägereien, da gab es versuchte, nicht Suizide kann man nicht direkt sagen, aber doch versuchte Selbstverstümmelungen und. Ne? Nee, da muss man ja auch sagen, auch hier kommt überall die Farbe von den Wänden runter. Ja. Die Fenster sind blind, alles ist vergittert. Das Linoleum ist makelig und dann sind das, ja, wie man auf dem Foto sieht, so schlichte Metallbetten und ja. Mehr hatten die Patienten ja offenbar auch nicht. Nein, ne? Nein. Ein Bett und basta. Kein das Nachtschrank. Alles. Das war alles. Und wissen Sie, wozu der Käfig hier in der Ecke war? Das ist kein Käfig, das ist eine Schleuse. Das ist eine Schleuse, ja. Das ist eine Schleuse, damit die Pfleger erst in die Schleuse konnten und dann durch das, ich sag jetzt mal, Käfigtor in das Zimmer. Genau, das hat ein bisschen was von Löwenkäfig, ne? Das ist die absolute Entwertung des menschlichen Daseins. Denn der gesellschaftliche Auftrag heißt Wegsperren der psychisch kranken Menschen. Der Patient dient mit seiner Existenz und Arbeitskraft dem Fortbestehen des Großkrankenhauses, eines autarken, von der Außenwelt abgeschotteten Dorfes. Ein Werbefilm des Landschaftsverbandes Rheinland, Träger der größten psychiatrischen Kliniken im Rheinland. Was der Film als abgeschottet beschreibt, hat der US-amerikanische Soziologe Irving Goffman als totale Institution bezeichnet. Solche Einrichtungen, egal ob Gefängnisse, Kasernen oder Psychiatrien, definiert er als Herrschaftsinstrumente und Orte erzwungener Anpassung, als Ausdruck einer im Kern autoritären Gesellschaft. Ihr allumfassender oder totaler Charakter wird symbolisiert durch Beschränkungen des sozialen Verkehrs mit der Außenwelt sowie der Freizügigkeit, die häufig direkt in die dingliche Anlage eingebaut sind. Wie verschlossene Tore, hohe Mauern, Stacheldraht, Felsen, Wasser, Wälder oder Moore. Solche Einrichtungen nenne ich totale Institutionen. Sie sind Treibhäuser, in denen unsere Gesellschaft versucht, den Charakter von Menschen zu verändern. 1967 in der Uniklinik waren wir in einem Schlafsaal mit ca. 12, 13, 14 Betten. Und das Schönste war daran, alle die Patienten, die aus der Neurologie im Sterben lagen, kamen zu uns in die 31a. Und das war nicht schön, das sieht man jede Woche einmal einen raustragen. Auch das gehört eigentlich zu den Bildern, dass man Schlafsäle fand, wo die Betten so eng standen, dass überhaupt kein Nachttisch dazwischen passte. Schlafsäle ohne Privatsphäre, unhygienische und defekte sanitäre Einrichtungen, eine Zahnbürste für alle, wenn überhaupt, verrottete Bausubstanz in Gründerzeitgebäuden, Dreck. So sah es in den meisten psychiatrischen Kliniken der Nachkriegszeit aus. Einige beherbergten 2000 Patienten und mehr. Es hat barbarisch gestunken. Das kann man schlecht beschreiben, wie das gerochen hat. Michael Haupt arbeitete 1969 als Hilfspfleger im Landeskrankenhaus Grafenberg. Diesen Geruch können, glaube ich, nur Leute nachvollziehen, die es wirklich auch selbst erlebt haben. Das ist eine Mischung aus mangelnder Körperpflege, Fäkalien und einem Gemäuer, das um die Jahrhundertwende erbaut wurde und seither auch nicht mehr renoviert worden war. Auf der Station für sogenannte Oligophrene in Düsseldorf-Grafenberg waren rund 80 Menschen untergebracht. Geistig und körperlich Behinderte, Demente, Kinder und Alte. Manche trugen Anstaltsdrillig, die meisten hinten offene OP-Hemden. Den Tagesablauf bestimmten Hierarchie und katastrophaler Personalmangel. Auf der Station regierten die Pfleger. Das waren also dann pro Schicht 3 oder 4 Leute, die, ich hätte jetzt fast gesagt, die sich um die Menschen, die dort lebten, kümmerten. Aber das kann man nicht wirklich so sagen, denn das waren über die 50er, 60er Jahre eingespielte Abläufe, die eigentlich darauf hinausliefen, dass sich das Personal vor den Eindrücken und vor dem Elend auf dieser Station schützte, nach allen nur denkbaren Möglichkeiten. Also mit Bettlaken, da wurden einige fixiert. Dann gab es auch diese Lederbänder, die man dann um diese Bettgestelle machen konnte, wo dann die Füße dran festgebunden wurden und auch die Arme. Und dann auch diese Körpergurte, die also mitten um den Körper gemacht worden sind. Also wenn man so festgebunden war, ging nichts mehr, da hatte man keine Bewegungsfreiheit mehr. Christa Wirth-Stützer, 1976 Sozialpädagogin im Landeskrankenhaus Brauweiler bei Köln. Patienten wurden damals in erster Linie ruhig gestellt. Psychopharmaka oder körperlicher Zwang haben sie oft auch seelisch gebrochen. Viele Opfer, die davon erzählen könnten, sind nicht mehr zu finden. Einen runden Tisch, der ihre Geschichte aufarbeitet, wie die der damaligen Heimkinder, wird es nicht geben. Etliche sind früh gestorben, weil sie in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen und lange schlecht versorgt worden sind, weil sie auf der Straße gelebt haben, weil sie mit Medikamenten vollgepumpt wurden. Manche sind den Erniedrigungen der Anstaltspsychiatrie entkommen und wollen nie wieder darüber sprechen. Andere malen die Erinnerung rosarot, auch ein Überlebensmechanismus. Einer, der nicht verdrängt hat, ist Horst Kapellen, heute Anfang 60. Seit 1967 war er immer wieder Patient in den Landeskrankenhäusern Düren und Köln-Meerheim. Fixieren ist so, ein Bauchgurt kriegt man um und dann an den Beinen, rechts und linke Bein wird am Pfosten vom Bett festgemacht. Da kann man sich kaum bewegen und nichts. Und wenn man dann noch irgendwie laut wird und sowas, dann kriegt man halt Durchspritze. Die wollten ihre Ruhe haben, die Pfleger. Und wenn sie sich gewehrt haben dagegen? Dann wurde man zu 5, 6 Mann festgehalten und dann war das so. Je mehr man aufbraust oder je mehr man meckerte, umso schlimmer war es. Wie lange wurden sie denn dann so fixiert? 2, 3 Stunden. Und dann wurde man losgelassen und je nachdem, wenn man dann wieder ein bisschen laut war, wurde man wieder fixiert. Und wenn Sie in der Zeit zum Beispiel mal auf die Toilette mussten? Ja, habe ich ja auch gesagt. Da musste ich ins Bett machen, auf Deutsch gesagt. In den 60er Jahren muss man, bis da mal einer kam mit einer Urinflasche oder so. Die haben immer mit Spinnen oder so, lass den mal laufen, lass den mal sein. Auch in Meerheim war das so. Das war ja damals auch diese Situation in Bonn im Landeskrankenhaus, wo ja auch die Patienten dann teilweise in Säcke gesteckt worden sind, oben zugeknotet. Und wenn dann jemand also einkotete oder aus Angst irgendwie unter sich machte, das wurde dann auch rigoros bestraft mit Abspritzen, mit kaltem Wasser und solche Sachen. Und es ist damals auch ein Patient in dieser Situation an Herzversagen gestorben. Steile Hierarchien, keinerlei Kontrolle, kaum Personal. Das erleichterte Grenzüberschreitungen jeder Art, bis hin zu Misshandlungen und Folter. Na, ich habe schon auch Patienten gefunden, wo offenkundig Zigaretten ausgedrückt waren auf der Haut. Ich habe gesehen, wie Patienten mit einem kalten Wasserstrahl unter die Dusche traktiert wurden. Rainer Kuckler, 1964 Hilfspfleger im Landeskrankenhaus Süchteln, heute Viersen. Ich habe mitbekommen, wie ein Patient eine Packung bekommen hat. Das ist zwar damals eine Strafaktion, die sehr berüchtigt war. Das heißt, ein Patient wurde in nasse Laken gewickelt, nicht? Und wenn das trocknet, zieht sich das zusammen und übt einen unglaublichen Druck aus. Ja gut, die Stationen wurden von den Pflegern beherrscht. Therapie, die einem quasi raushilft, konnte ich da nicht feststellen. Einmal in der Woche kam eine Visite, oder jeden zweiten Tag. Einmal in der Woche kam eine Oberarztvisite oder Chefarztvisite. Und dann sagten wir, hallo, wie geht's? Tschüss, auf Wiedersehen. Dann waren die fertig. Das heißt, im Grunde haben die sie gar nicht behandelt? Nee. Die haben den Pfleger vorgeschrieben, was sie mir für Medikamente geben sollen und mir nicht. Und vielleicht einmal die Woche hat man die dann gesehen. Wie geht es Ihnen? Alles Tschüss, auf Wiedersehen. Nachdem in den 50er Jahren Psychopharmaka entwickelt wurden, konnten Pfleger und Ärzte häufiger auf körperlichen Zwang verzichten, oft um den Preis von Überdosierungen und Nebenwirkungen der chemischen Keule. Alex Arnold, 1980 Hilfsschwester im Landeskrankenhaus Bonn. Das war eine sogenannte Schwerbehindertenstation, wo die Leute wirklich nur verwahrt waren. Die waren völlig sediert, die waren teilweise ans Bett gefesselt, Tag und Nacht, die ganze Zeit. Der Personalmangel war so krass, dass es selbst im Hochsommer keiner Zeit hatte, mit denen irgendwie mal rauszugehen. Das heißt, die waren die ganze Zeit auf dieser stinkenden Station eingeschlossen. Und manche von diesen Menschen, die so aussehen, als hätten sie noch nie in ihrem Leben irgendwas alleine gemacht, die hatten Abitur. Irgendwas war in ihrem Leben passiert und dann waren sie verstummt und dann wurden sie in diesem LKH eingekerkert und das war dann, ihr Leben war vorbei. Sichtbaren Nebenwirkungen waren bei dann ständig vorkommenden Überdosierungen, wir nannten das die Haldol-Bären, dann entwickelte sich bei hängenden Schultern und beim Gehen ohne Mitbewegen der Arme ein tapsiger Gang, also Leute, die mit hängenden Schultern und teilnahmslosen Armen durch die Flur schlurften. Und ja, Speichelfäden rannen aus dem Mund und Menschen, die dann auch den Eindruck machten, dass sie reduziert waren auf das Seelenleben eines Brokkoli. Üblich waren zudem Elektroschocks, in den späten 30er Jahren noch psychiatrisch verbrämte Foltermethoden. Die Patienten bäumten sich unter den elektrischen Stößen so auf, dass sie sich Knochen und Kiefer brachen. In den 60er Jahren wurden die Betroffenen vorher betäubt, um solche Nebenwirkungen oder auch einen Herzstillstand zu vermeiden. Elektroschocks führen oft zu Gedächtnisverlust, sodass manche Psychiatrieüberlebende heute gar nicht wissen, ob und wie oft sie geschockt worden sind. Ich bin elektrogeschockt worden und weiß nichts davon. Meine Eltern mussten das damals unterschreiben. Man war ja damals mit 21 erst volljährig. Ne? Natalie, 1964 Patientin in Langenfeld und Brauweiler. Meine Eltern haben gesagt, lassen Sie was machen. Und ich sah einen japanischen Arzt, der gab mir eine Spritze, da wusste ich nichts mehr. Und wie ich denn wach wurde, war ich in einem geschlossenen Bau und war angebunden am Bett und war mit 8, 9 Frauen im Zimmer. Ne? Das heißt, Sie haben eigentlich da durch den Elektroschock oder die Elektroschocks wirklich auch Erinnerung verloren. Da ist was weg. In Erinnerung war weg, ja. Ich sah noch einen japanischen Arzt, sagte ich ja, der mir eine Spritze gab. Und dann bin ich dann aufgewacht und man sagte, ich bin 6 oder 7 Mal geschockt worden. Ne? Und auch das Gedächtnis war da oben. Ne? So oft? Ja, 6, das war damals üblich da. 6 war an der Norm da, wenn ich mich nicht erinnere. 3 oder 6 Stück waren an der Norm. Schockierend sind aus heutiger Sicht aber nicht nur Behandlungsmethoden und Übergriffe. Genauso grausam wirkt, wie alltäglich die Rechte von Menschen verletzt wurden, die die Gesellschaft ausgesondert hatte. In diesem eben beschriebenen Flur als Verlängerung des Tagesraumes standen die Gitterkäfige. Die waren in den Abmessungen vielleicht etwas größer als ein Kinderbett. Ja, und da waren halt Schwerstbehinderte, hauptsächlich geistig und körperlich schwerstbehinderte Menschen drin, die den ganzen Tag damit beschäftigt waren, sich Schlag- oder Beißschwielen zuzubringen. Das heißt, die hatten dann durch das unentwegte Klopfen mit der Stirn gegen diese Gitterstäbe über viele Jahre hin riesige Hornschwielen an der Stirn entwickelt oder eben solche Hornschwielen an den Handrücken, weil sie sich da ständig hineinbissen. Michael Haupt, damals Pfleger auf der Station für Oligophrene in Düsseldorf-Grafenberg. Das Erschreckende war eigentlich, dass diese Angehörigen am Wochenende dahin kamen, ganz selbstverständlich ihre Angehörigen aus diesen Käfigen herausnahmen, weil die durch Kontrakturen so verformt waren, dass die ihre Gliedmaßen auch nicht mehr strecken konnten. Denn sie waren in diesen Käfigen ja auch so zusammengezwängt, dass man auch kein Bein ausstrecken konnte. Einen Arm auch nur, wenn man ihn durch die Gitterstäbe streckte. Die waren also durch langjährig entstandene Kontrakturen so verformt, so deformiert, die Menschen, dass man ihnen auch keine Kleidung mehr hätte anziehen können, selbst wenn man welche gehabt hätte. Und dann wurde mit denen spazieren gefahren im Gelände. Und dann kommen die wieder in die Käfige. Das war erschütternd. Die totale Institution Psychiatrie sperrte Kranke und Behinderte weg, als gesellschaftlichen Ballast, den niemand wollte. Diese Sichtweise hat eine schreckliche Tradition. Das Menschenbild, das Kranke und Behinderte als lebensunwertes Leben abstempelte, hatte bereits europaweit Konjunktur, bevor es die Nazis zur Staatsräson erhoben. Friedrich Leidinger, seit 3 Jahrzehnten Psychiater beim Landschaftsverband Rheinland. Wenn wir das besser verstehen wollen, das Phänomen der NS-Psychiatrie, dann müssen wir einfach zugeben, dass diese Verbrechen zwar einerseits ganz typische Eigenschaften der NS-Massenmorde haben, aber dass sie in ihrem Ursprung eigentlich woanders herkommen und dass die politischen Verhältnisse unter der Nazi-Diktatur den Ärzten es ermöglicht hat, dieses Vorhaben auszuführen. Aber es ist eigentlich nicht genuin nationalsozialistisch. Es hat viel ältere Ursprünge als der Nationalsozialismus selbst. Das würde ich doch so sagen. Die Einteilung in Menschen und Untermenschen hatten Ärzte und Sozialtheoretiker schon Ende des 19. Jahrhunderts populär gemacht und in der Konsequenz für die Tötung der Entarteten plädiert. Die Nazis ließen schließlich rund 200.000 Patienten ermorden. Die meisten durch Gas, durch Hunger, durch überdosierte Medikamente. Das organisierte Töten hat nicht etwa die SS begonnen. Die ersten Täter waren deutsche Psychiater. Dieses schön gefärbte Euthanasiegeschwätz, das war also im Grunde bei der Generation der über 40-Jährigen allgegenwärtig. Leider wird die Psychiatrie immer noch oft mit Bedrohung und nicht mit Hilfeleistung in Verbindung gebracht. Informationsdefizite, triviale Überlieferungen aus der Psychiatriegeschichte und vereinfachende, dramatisierende Berichterstattung in den Medien führen zu Schreckensbildern, die in vielen Köpfen noch herumspuken. Aus der Selbstdarstellung des Landschaftsverbandes Rheinland im Jahr 2007. Die Schreckensbilder hatten ihren Grund. Denn eine Stunde Null gab es in der Psychiatrie ebenso wenig wie im Rest der Nachkriegsgesellschaft. Deutsche Nervenärzte waren in der Nazizeit entweder emigriert oder sie waren auf die eine oder andere Weise in die Euthanasiemorde verstrickt. Die meisten von ihnen praktizierten nach 1945 weiter. Zum Beispiel Friedrich Panse. Während des Zweiten Weltkriegs entschied er als Gutachter darüber, welche Patienten in eine Tötungsanstalt kamen. Nach dem Krieg wurde er Leiter der Rheinischen Landesklinik für Hirnverletzte in Langenberg und übernahm 1955 die ärztliche Leitung des Landeskrankenhauses Grafenberg sowie den Lehrstuhl für Psychiatrie an der Universität Düsseldorf. Seelische Erkrankung wurde als so eine Art Charakterfehler behandelt, wie damals auch alle möglichen Suchterkrankungen. Und dahinter stand nicht ein Linderungsgedanke oder ein Ausgleichsgedanke, sondern dahinter stand ein Reglementierungs- und Bestrafungsgedanke. Wer also sich störend verhält, da fragen wir jetzt nicht, ob der nicht will oder nicht kann, der wird bestraft dafür. Kontinuität gab es in fast allen Bereichen. Der Landschaftsverband Rheinland, gegründet 1953, entstand als Rechtsnachfolger des Rheinischen Provinzialverbandes, dem bisherigen Träger der Landeskrankenhäuser. Sein erster Direktor wurde der Jurist Udo Klauser. 1936 hatte er eine Abhandlung mit dem Titel »Rasse und Wehrrecht« veröffentlicht. In dem Kapitel »Die Aussonderung der Entarteten« heißt es: »Das Recht muss daran mitwirken, dass hier stets den wertvolleren Erbströmen die Entfaltungsmöglichkeit gesichert wird. Das geschieht positiv durch Förderung der rassisch wertvollen Menschen, negativ durch Aussonderung der Entarteten.« Jetzt könnte man sagen, er ist ja 40 Jahre oder was nach Kriegsende, aber er hatte ja Zustände zu verantworten, die ja immer noch ihre Wurzeln in der Zeit hatten, in der er dieser Schreibtischtäter gewesen ist. Lothar Gothe, Sozialarbeiter und Ökobauer. Damals Aktivist des sogenannten SSK, der Sozialistischen Selbsthilfe Köln, ein Zusammenschluss von Studenten und kritischen Sozialberuflern, obdachlosen Jugendlichen und geflohenen Psychiatriepatienten. Der SSK entwickelte sich in den 70er Jahren zur Speerspitze der psychiatriekritischen Bewegung im Rheinland. Der Kölner Rechtsanwalt Detlef Hartmann hat den SSK in mehreren Prozessen verteidigt. Wir hatten doch die Auseinandersetzung mit Udo Klauser. Den hatten wir mal also in einen Prozess als Zeugen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was das war. Vielleicht erinnert ihr euch. Und dann habe ich den befragt. Ne? Und wir hatten da rausgekriegt, dass der also im Dritten Reich ein Buch Rasse und Wehrrecht geschrieben hatte. Ne? Und da wurde dann auch wirklich deutlich, wie das ist, wenn man dann tatsächlich mal sozusagen die hochrangigen Tiere da hat. Dann fing ich an, dem Fragen zu stellen. Gehört nicht zur Sache. Ja doch, das gehört zur Sache, weil Psychiatrie ja damals angefangen hat. Und es sind viele Leute umgekommen und so weiter. Nationalsozialisten, die noch im Amt geblieben sind und so weiter, gehört hier nicht zur Sache. Das hat wer gesagt? Der Richter. Der Richter. Udo Klauser, also sozusagen der Herr über Rasse und Wehrrecht, der war also, wurde geschützt. Nicht nur Mitläufer und Täter waren aus der Nazizeit geblieben. Überlebt hatten auch die Strukturen und eine Denkweise, die Menschen nach ihrem angeblichen Wert für Staat und Gesellschaft bemaß. Psychisch und körperlich Kranke waren sozialrechtlich nicht gleichgestellt. Die Krankenkassen übernahmen für die Behandlung psychisch Kranker nur einen Teil der Kosten, der Rest musste von Angehörigen beglichen werden. Gleichzeitig wurden Menschen mit geistiger Behinderung, die ja nicht krank sind, wie psychisch Kranke behandelt und in den gleichen Anstalten weggeschlossen. Heilpädagogische Heime gab es nicht. Die meisten Mitarbeiter nahmen die Zustände hin. Und das war etwas, das auch von Ärzten zum Beispiel oder auch von mir, der ich da neu reinkam, zwar zunächst mal mit Entsetzen quittiert, aber dann mehr oder weniger geduldet wurde. Ich ziehe da heute viele Parallelen zum Dritten Reich in Form einer Mitläuferschuldigkeit. Beteiligte man sich an der Aufrechterhaltung, verdiente da sein Geld mit, an der Aufrechterhaltung von menschenunwürdigen Zuständen. Weit ausgeprägter als in Krankenhäusern herrschte in den Anstalten eine Zweiklassenmedizin. Wer kein Geld hatte, dem drohte noch im Deutschland der 50er Jahre der Hungertod, erinnert sich Friedrich Leidinger. Eine der wirksamsten Maßnahmen zur Ermordung der Kranken war ja, sie auszuhungern. Und der Hunger, der systematische Hunger, hat auch in den rheinischen Anstalten furchtbar gewütet. Nicht nur während der NS-Zeit im Übrigen, sondern auch in den Nachkriegsjahren noch hat er gewütet. Und wir wissen, dass also die Essensportionen bis in die 50er Jahre nicht ausreichend gewesen sind. Und dass die Menschen wirklich, wenn sie länger in den Anstalten lebten, ohne zusätzliche Nahrungsquellen in der Regel verhungerten. Ja, und das andere, was man natürlich in der Psychiatrie mal gefunden hat, ist einfach eine ganz, ganz krasse Armut gewesen. Weil da landen nicht die Leute, die irgendwie Geld haben. Die kaufen sich ihre Privatpsychiater und ihre wunderschönen Mittelchen, mit denen sie dann das irgendwie geregelt kriegen. Und im LKH landen die Leute, die keinen haben oder die zum Beispiel keine Wohnung haben. Uns hat wirklich mal ein Arzt im Bonner LKH gesagt, wo wir ihn gefragt haben, warum sind diese ganzen Leute hier? Die wollen sich nicht umbringen, die wollen niemandem was tun. Warum werden die hier eingesperrt? Der hat gesagt, ja, die haben ja keine Wohnung. 40% der Leute könnten wir sofort entlassen, wenn wir Wohnungen für sie hätten. Also es ist ein ganz krasses Armutsproblem auch. SSK-Mitglied Alex Arnold hat 1980 als Hilfsschwester im Landeskrankenhaus Bonn gearbeitet, um das System von innen kennenzulernen. Postfaschistische Zustände in den psychiatrischen Kliniken, Aufbruchsstimmung in der bundesrepublikanischen Gesellschaft. Aus dieser Gemengelage entstand Anfang der 70er Jahre eine breite psychiatriekritische Bewegung. Im Rheinland kämpfte an vorderster Front der SSK. Ja, wir klopften einfach nicht an. Ja, und dann sagt man, jetzt ist das besetzt. Aktionen und Publikationen der antipsychiatrischen Bewegung und der Sozialistischen Selbsthilfe Köln nehmen dagegen radikale, skandalisierende und extrem politische Formen an. Sie richten sich gegen die Institution Krankenhaus und gegen den Landschaftsverband. Kritik ist was für einen Intellektuellen, das war das damals nicht. Also wir haben nicht einfach Gesellschaftskritik gemacht, sondern die Leute sollten wieder selber ihr Leben in die Hand kriegen. Und so haben dann Leute Sachen gelernt, ja, die eigentlich in dieser Gesellschaft gar nicht vorgesehen sind, wo dann so Bürokraten vom Landschaftsverband überhaupt nicht mit klarkamen. Psychiatrieentflohene und Studierte lebten in Wohngemeinschaften, schrieben Flugblätter und demonstrierten gemeinsam. Erfolgreich und gefürchtet war der SSK vor allem, weil er nicht nur die Öffentlichkeit alarmierte, sondern in den Psychiatrien selbst aktiv war. Das Wichtige war, dass wir reingegangen sind, also dass wir diese Zeitung gemacht haben, die unbequemen Nachrichten und Flugblätter und damit im LKH auf dem Gelände rumgelaufen sind, über Stationen, wo man reinkam, gegangen sind. Dann zum Beispiel uns Leute den Namen von jemand zusteckten, sagten, hier, der ist auf der geschlossenen Station, der hat Probleme, besuch den mal und so. Ne? Eine der spektakulärsten Aktionen war eine Gefangenenbefreiung. Karl-Heinz Bauer, damals knapp 40 Jahre alt, war wegen einer Lappalie in der forensischen Station in Düren weggesperrt worden, im berüchtigten Haus 5. Schauen Sie hier den Toilettentrakt an. Jetzt unbenutzt. Damals haben sich da die Patienten die Klinke in die Hand gegeben. Hier die. Ja, das heißt, im Prinzip wurde man auch beim Verrichten der Notdurft oder beim Duschen abgeschüttet. Im Bedarfsfall, ja. Ja. Das heißt, es gab auch keine einzelnen Toiletten, sondern es mussten schon mehrere, auf Deutsch gesagt, gleichzeitig kacken. Genau. Keine Privatsphäre. Also die gab es hier wirklich nicht. Das ist hier das grausamste Fallbeispiel. Hier ist die sogenannte Sechserzelle. Total haben hier, glaube ich, auch schon 7 gelegen. Da kann man machen, was man will. Also wenn man auf so einem Raum 6 Patienten, die gestört sind oder auch krank sind, wenn man die so zusammenfärcht, da gibt es keinen Halt. Hier saß Bauer seit Ende der 70er Jahre, ohne Aussicht auf Entlassung. Hochdosierte Psychopharmaka sind mitverantwortlich für eine Schüttellähmung, die ihn bis heute schwer beeinträchtigt. Haben denn da Ärzte Sie irgendwie behandelt, sich um Sie gekümmert? Ja, ein Arzt hat sich um mich gekümmert. Ein Arzt. Was hat er denn gemacht? Blutdruck gemessen. Die haben Sie ja hingeschickt nach Düren, weil Sie gesagt haben, irgendwas ist seelisch oder psychisch bei Ihnen nicht in Ordnung. Haben die nur Blutdruck gemessen, dann haben die gar nichts anderes gemacht? Nee. Dann waren Sie eigentlich nur eingesperrt. Eingesperrt, ja. Es war ein enormer Justizskandal vor allen Dingen, ja. Dass da dieser Mann wegen einer Lächerlichkeit, wegen eines, ich glaube, er hatte irgendwie besoffen die Straße überquert und war unachtsam gewesen und da war ein Taxi in ein parkendes Auto reingefahren, irgendwie sowas und war ein Blechschaden entstanden und dafür steckt man diesen Mann über 20 Jahre in die Anstalt. Das war schon an sich schrecklich, ja. Und dass die Justiz das auch permanent weiter durchgezogen hat und immer wieder gemeint hat, nein, muss weiter untergebracht werden. Karl-Heinz Bauers Lebensgefährtin alarmierte schließlich den SSK. Als Demonstrationen erfolglos blieben, entführten Aktivisten Karl-Heinz Bauer in einem wartenden Wagen, während er Ausgang hatte. Sie versteckten ihn bei einer befreundeten Wohngruppe, aber Bauer brauchte dringend psychiatrische Hilfe. Friedrich Leidinger war zwar als Arzt beim Landschaftsverband beschäftigt, aber er half schnell und unbürokratisch, obwohl er wusste, dass nach dem Flüchtigen gefahndet wurde. Und da kam dann der Vorschlag, das regeln wir. Und das haben die toll geregelt, weil die haben dann nach meiner Kenntnis ein Sit-in beim Minister gemacht. Karl-Heinz Bauer bekam seine Freiheit zurück. Der Fall machte Schlagzeilen in Köln. Andere Skandale schlugen bundesweit Wellen, so die Zustände in Brauweiler bei Köln. Die ehemalige Abtei war bis 1968 Arbeitsanstalt gewesen. Hier wurden Arme eingesperrt, die sich als Bettler oder Landstreicher strafbar gemacht hatten. Als Landeskrankenhaus beherbergte Brauweiler neben psychisch Kranken und Obdachlosen, Behinderten und Dementen besonders viele Suchtkranke. Die seilten sich nachts regelmäßig aus den oberen Stockwerken ab, um Alkohol einzukaufen. Einige stürzten dabei zu Tode. Die Klinikleitung sah zu. Christa Wirz-Stützer, damals Sozialpädagogin in Brauweiler. Und dann gab es ja auch den Klinikleiter damals, Dr. Stockhausen, der ein ausgeprägtes Alkoholproblem hatte und dazu noch eine schwere psychische, also psychiatrische Erkrankung hatte. Und der dann immer im weißen Kittel durchs Gelände flitzte und seinen Revolver in der Kitteltasche hatte und sich dann bedroht fühlte von der RAF. Und eine Kollegin von mir, die hatte rote Haare, die musste dann ziemlich dran glauben, weil sie eben der Ableger der RAF im Klinikgelände war. Ich meine, da kann man so drüber auch schmunzeln, wenn man diese Geschichten hört, aber es war eben so, dass alles entglitt. Die Vorgesetzten im Landschaftsverband Rheinland wussten, dass Fritz Stockhausen schwer suchtkrank war. Er blieb auf seinem Posten. Und der stellvertretende Direktor Dr. Tewald war jemand, der hieß auch Sonnengott, das war sein Spitzname. Das war jemand, der hatte so eine sehr militärische Art und dann an Sonn- und Feiertagen lief er dann auch in Uniform durchs Gelände. Und in was für einer Uniform? Militäruniform. Auf jeden Fall, das war was ganz Wesentliches. Also der marschierte durchs Gelände und patrouillierte im Grunde. Und seine Arbeit bestand im Grunde darin, sehr hoch zu dosieren mit dem Psychopharmaka. Die Zustände in Brauweiler waren bekannt, es gab Beschwerden. Aber ein Untersuchungsausschuss des Landschaftsverbandes kam 1976 zu dem Schluss, die Vorwürfe seien im Wesentlichen unbegründet. Niemand ist verantwortlich. Nur jeder, der ein Stück Autorität oder Macht hatte, konnte machen, was er wollte. Und es gab keine Reglementierung. Und das war was Typisches für Brauweiler, dass im Grunde da das Personal des Landschaftsverbands sich sammelte, was nirgendwo anders mehr tragbar war. Und auch aus Arbeitshauszeiten, also nach dem Krieg, da noch Personal war, was letztendlich genauso mit den Patienten auch umging. Dann gab es kurz nacheinander zwei Tote. Im Juli 1977 starb der 25-jährige Patient Franz Machwirth unter ungeklärten Umständen. Im Januar 1978 die 20-jährige Marion Masur an einer Überdosis Psychopharmaka. Der SSK erstattete Strafanzeige und trug die Fälle mit Demonstrationen und Flugblättern in die Öffentlichkeit. Der Landschaftsverband sah sich gezwungen, Brauweiler zu schließen. Die Klinikleitung musste vor Gericht. Der Prozess endete mit Bewährungsstrafen. Es wird dann alles als Einzelfälle, als durchgeknallte Psychopathen, die da zufällig in der Klinikleitung gelandet waren. Also es wurde nicht als, wie wir das gesehen haben, als System natürlich verhandelt, sondern als Einzelfälle. Da wurden ja Pfleger gehört, da wurden Ärzte gehört und Sachverständige gehört und so weiter. Aber die Leute selber kamen nicht zu Wort. Das wäre ein Prozess gewesen, wie ich ihn gerne gehabt hätte. Also der Alltag ist der Skandal und den interessiert nur wiederum keiner, ja? Den SSK interessierte der Alltag auch weiterhin. Seine Mitstreiter sammelten Berichte von Betroffenen, aber auch von Ärzten und Pflegern, die auspackten. Mehrfach besetzten sie auch die Station eines Landeskrankenhauses. Eine Geschichte, die dann bekannt geworden ist, war ja genau im Bonner LKH, was dann der Bonner Skandal wurde, dass da zwei Ärztinnen einfach mal akribisch Buch geführt haben über die sogenannten besonderen Vorkommnisse. Also wo alte Menschen eine Liste von über 100 Vorfällen eben sich verletzt hatten, irgendwie zu Schaden gekommen waren, wegen Personalmangel. Und diese beiden Ärztinnen haben gesagt, das können wir nicht mehr verantworten. Wir schreiben das jetzt den Chefs, wir schreiben das da ganz oben, ne? Die müssen irgendwas machen. Und dann ist nichts passiert. Und dann hat irgendjemand die Schnauze voll gehabt und hat diesen Brief dem SSK irgendwie zukommen lassen. Dann haben wir die Station besetzt und dann war es öffentlich und dann war es ein Skandal. Aber das heißt, die haben den Dienstweg benutzt und der hat zu absolut nichts geführt. Da ist einfach nichts passiert, obwohl diese Liste ja nun wirklich beeindruckend war. Ne? Für Lothar Gothe war klar, warum sich nichts änderte. Der Landschaftsverband war nicht nur Träger der Psychiatrien, sondern gleichzeitig seine eigene Aufsichtsbehörde. Gothe und seine Mitstreiter forderten, die gesamte undemokratische Institution abzuschaffen. Ja, der hatte die Heimaufsicht. Also ihm oblag die Heimaufsicht über die Psychiatrien und Heime. Also der Zentrale in Köln am Kennedy-Ufer über die eigenen Heime. Das hatte dann zur Folge, wenn sich ein Patient beschwert hat beim Landschaftsverband Rheinland, dann ging diese Beschwerde, wurde dann in Kopie an den Direktor der Anstalt geleitet, der leitete die an die Abteilung zur Stellungnahme. Dann hat letztendlich der Erzieher, der, sagen wir mal, diesen Menschen brutal verprügelt hat, Stellungnahme abgegeben, die ging dann den Weg zurück und kam dann mit dem Kopf, Briefkopf des Landschaftsverbands Rheinland an den Beschwerdeführer zurück, natürlich mit der Äußerung. Als objektive Feststellung wurde dann die Äußerung des betroffenen Erziehers dem Mann mitgeteilt. Und gerade bei Menschen, bei denen so rabiate Eingriffe in die Grundrechte möglich sind, dann eine so wenig kontrollierte Einrichtung zu führen, ist im Grunde ein Skandal, der bis heute zum Himmel schreit. Ne? Formal kontrolliert wird der Verband von der sogenannten Landschaftsversammlung. Dort sitzen Kommunalpolitiker, die von ihren Parteien delegiert werden. Für die FDP gehörte Michael Kleff ab Mitte der 70er Jahre dazu. Er setzte einen Beschwerdeausschuss für Patienten durch. Wir hatten manchmal das Gefühl, da stimmt was nicht, aber wir konnten es nicht aufklären, weil uns medizinische Fachkenntnis, Verwaltungsfachkenntnis, alle möglichen Kenntnisse fehlten, um der Sache wirklich auf den Grund zu gehen. Und manchmal mussten wir einfach darauf vertrauen, dass der Kollege Kuckler ehrlich war, wenn er gesagt hat, glaubt mir, so und so ist das. Der ständige Druck von unten hatte längst auch im Landschaftsverband selbst Wirkung gezeigt. Auch hier gab es einen Marsch durch die Institutionen. Rainer Kuckler, später fast ein Vierteljahrhundert lang Gesundheitsdezernent des Verbandes, forschte Ende der 60er Jahre als junger Soziologe in der Psychiatrie. Es waren natürlich auch etwas wilde Jahre, was waren die 68er Jahre, und wir haben natürlich hier den jungen Ärzten, mit denen wir dann auch natürlich im Laufe der Zeit befreundet waren, erstmal erklärt, dass sie Agenten der sozialen Kontrolle seien. Oder ein Freund von mir, der hat dann hier eine Krankenpflegeschule sehr zum Entsetzen der etablierten Mediziner in der Krankenpflegeschule Marxismusunterricht gegeben. Das passte in die damalige Zeit, wäre heute natürlich völlig undenkbar. 1971 reagierte die Politik. Der Bundestag richtete eine Enquete-Kommission ein, die die Lage der Psychiatrie in Deutschland untersuchen sollte. Zu ihrem Vorsitzenden bestimmte sie den Reformpsychiater Kaspar Kuhlenkampf, der gerade sein Amt als oberster Klinikchef im Landschaftsverband Rheinland angetreten hatte. Es darf nicht in Vergessenheit geraten, dass eine sehr große Anzahl psychisch Kranker und Behinderter in den stationären Einrichtungen unter elenden, zum Teil als menschenunwürdig zu bezeichnenden Umständen leben müssen. Die Mängel in der Versorgung sind schwerwiegend. Sie erfordern eine Neuordnung. Durch diese muss erreicht werden, dass die Ausgliederung der Kranken und Behinderten aus ihren Lebensbereichen vermieden wird, dass die psychiatrischen Krankenhäuser personell, baulich und organisatorisch in die Lage versetzt werden, Krankheit und Behinderung tatsächlich zu lindern oder zu beheben. Kuhlenkampf hatte mit erheblichem Widerstand in den eigenen Reihen zu kämpfen. Dennoch wandelte sich die Psychiatrie ab Mitte der 70er Jahre langsam von der überwachenden Verwahrung zu einer therapeutisch rehabilitierenden Behandlung. Die Großkrankenhäuser machten mehr und mehr der sogenannten Gemeindepsychiatrie Platz, einer dezentralen und großenteils ambulanten Versorgung. Langsam leerten sich die Anstalten. In Bettburg-Hau etwa sank die Zahl der Insassen von über 3.500 im Jahr 1972 auf heute 1.100, in Grafenberg von 1.600 auf rund 600. Die Veränderungen waren gewaltig, aber sie gingen längst nicht so weit wie in manchen anderen europäischen Ländern. Lothar Gothe und seine Mitstreiter wollten die Psychiatrie abschaffen, weil sie Menschen in kapitalistische Verwertungsnormen presse. Ihre Forderung blieb unerfüllt. Es war ein fundamentaler Unterschied insofern, als der SSK und zum Beispiel Lothar Gothe hatten, wenn man so will, den revolutionären Ansatz und sagten, dieses ganze System muss abgeschafft werden. Es ist inhuman. Und der Ansatz von Kuhlenkampf und allen, die sich da jetzt auf der anderen Seite, wenn man so will, um Reform bemühten, war das eher so ein reformistischer Ansatz. So nach dem Motto, es muss gelingen, in kleinen Schritten die Situation so zu verändern, in Richtung mehr Humanität, mehr Therapie und so weiter. Und es gab eine ganz klare Auseinandersetzung insofern, als Lothar Gothe zum Beispiel sagte, wir werden euch immer wieder beweisen, dass dieses System nicht zu humanisieren ist. Da habe ich dem versucht zu erklären, was der Unterschied zwischen unserer Art mit Menschen, psychisch Kranken, die es ja wirklich gibt, umzugehen und ihrer, seiner Art ist, dass er versucht, mit zum Beispiel durch Einsperren oder durch die Psychopharmaka die Leute wieder anzupassen an die Verhältnisse, aus denen sie kommen. Wenn aber die Verhältnisse, haben wir gesagt, die Krankheitsursache sind, dann ist das ja zum Scheitern verurteilt. Und dann produziert das die Menschen, die sie selber Drehtürpatienten nennen. Raus, rein, raus, rein. Und deshalb, wer war für uns das Wichtigste? Diese neue Gemeinschaft zu schaffen, in denen sie leben konnten. Das war unser Medikament, wenn man so will. Und also die Verhältnisse zu ändern, in denen sie eben dann nicht ausflippen mussten oder depressiv oder Selbstmordversuche machen mussten. Und das sehe ich immer noch so. Diese Entwicklung der rheinischen Psychiatrie von der Institution hin zum Menschen, vom zentralen Krankenhaus in die Gemeinde, ist ohne den Landschaftsverband Rheinland nicht denkbar. Ja. Hier ist unser Pflegezimmer, wenn Sie das jetzt sehen möchten. Nee, ich muss jetzt mir mal ansprechen. Ach, alle Sachen, die ich Wenn wir hier drin sind, ist höchstens in der Übergabe die Türe zu, ansonsten ist die immer auf. Also wir sind im Gegensatz zur Somatik immer präsent für die Leute. Na, hier ist eigentlich alles auf und das finde ich persönlich sehr gut. Na, man hat mehr Kontakt zu den Leuten. Gut. Psychiatrische Klinik Düren, Station 14G. Ein modernes Haus, das der Landschaftsverband gern vorzeigt. Man hat die braune Vergangenheit aufgearbeitet, aus eigenem Antrieb eine Reform durchgesetzt, die unumkehrbar ist. So stellt sich der größte Träger der rheinischen Psychiatrie heute selber dar. Wichtig wäre uns allen, dass dieser alte Mythos Irrenhaus endlich mal verschwindet, weil es ist nicht an dem. Also Negatives kann ich überhaupt nicht sagen. Das ist super toll. Und wenn die Leute draußen sagen, das ist eine Psychiatrie, die denken falsch. Das ist das Büro von unserer Stationsärztin. Es ist unser Psychologe. Und hier ist die Oberärztin. Das heißt, wenn die Patienten irgendwas haben, sie sind wirklich immer präsent. Die Ärzte können immer hingehen. Aus meiner Sicht ist diese Diskussion über Zwang eine der zentralen Diskussionen zurzeit. Die Beziehung zum Patienten auf gleicher Augenhöhe wird immer wichtiger. Kontinuität und persönliche Zuwendung werden immer mehr zum Maßstab für Behandlung, Begleitung und Überleitungspflege in den Kliniken. Und dies wird verstärkt durch zunehmend bedarfsgerechte Personalausstattung. Wenn ich heute die Personalausstattung im stationären Bereich angucke, dann darf ich eigentlich nirgendwo laut sagen, was wir an Personal haben, weil ich dann mit Katzenscheiße beworfen werde. Die Personalausstattung heute ist deutlich schlechter. Michael Haupt, heute Pflegefachwirt und Hausleiter eines Wohnheims für psychisch Kranke in Eitorf. Mittlerweile sind Einsparungen und Personallücken so massiv, dass nicht nur Berufsverbände, sondern auch viele unabhängige Fachleute Alarm schlagen. Gesetzlich garantierte Mindeststandards werden flächendeckend unterlaufen. Im Schnitt fehlen 10%, in vielen Fällen weitaus mehr Personal. Zudem sind gute Fachkräfte knapp, sodass notgedrungen weniger qualifizierte Mitarbeiter eingestellt werden. Ärzten bleibt wegen neuer bürokratischer Aufgaben weniger als die Hälfte ihrer Arbeitszeit für therapeutische Gespräche. Gleichzeitig hat sich die Zahl der Patienten zwischen 1991 und 2004 fast verdoppelt. Seitdem hat das Bundesgesundheitsministerium keine Zahlen mehr vorgelegt. Dass wir diese zwei Klassen haben, dass wir auf der einen Seite diese psychosomatischen Kliniken haben, wo man, wer weiß, was schreiben muss, beantragen muss, warten muss, Und auf der anderen Seite die Psychiatrien, wo man nur einmal falsch pupsen muss und dann ist man drin und dann vielleicht auch länger, als man lieb ist. Ne? Was ich so beobachte, ist ja sowieso, dass immer jetzt so geguckt wird, möglichst am Profit orientiert und möglichst wenig Geld auszugeben, auch in den Bereichen, also so Institutionen wirtschaftlich geführt werden müssen. Und das öffnet Tür und Tor in die Richtung, wie wir sie früher hatten. Weil das kann nicht funktionieren. Weil man muss schon mit etwas mehr auch Personal und auch gut ausgebildetem Personal muss man in solchen Einrichtungen, die muss man einfach zur Verfügung stellen. Und in dem Moment, wo man es nicht macht, ist es wieder Verwahrpsychiatrie. Und das bleibt es dann auch. Und es entsteht wieder die Drehtürpsychiatrie wie früher. Mich würde es nicht mehr geben, wenn ich da nicht mal irgendwo rausgegangen wäre, ne? Also wenn ich nicht den chemischen Knebel gelesen hätte und darüber nicht erfahren hätte, dass mir keine Psychopharmaka, vor allem keine Neuroleptika jemals helfen können, wenn ich die dauerhaft nehme. Und mir ging es ja scheiße. Und mir ging es ja deswegen scheiße, weil ich Neuroleptika immer genommen habe. Ich würde heute nicht hier sitzen. Ne? Mir haben sie auch irgendwann mal gesagt, nee, also Studium lassen sie stecken, werden sie nie schaffen. Ne? Was wollen Sie, arbeiten gehen, Sie? Wir überlegen uns doch gerade, wo wir für Sie die Langzeitstation haben. Ja klar, mir ging es halt auch scheiße. Aber warum ging es mir scheiße? Weil ich eine Bauchspritze im Arsch hatte, ne? Alle zwei Wochen, um es mal platt zu sagen. Was wir dann sehen, ist, dass in der Praxis eigentlich die Psychopharmaka weniger nach wissenschaftlichen Erkenntnissen verordnet werden, als so, wie man es so in der Not des Alltages für richtig hält. Und dann haben wir gesehen, dass das in sehr unterschiedlicher Art und Weise erfolgt und das insbesondere, wo wir mal da kritisch dann hingeschaut haben, bei einer großen Zahl von Patienten problematische, jedenfalls aus Sicht der Leitlinien, nicht empfohlene oder sogar problematische, schädliche Kombinationen oder Dosierungen gegeben wurden. Sedieren statt heilen. Die Missstände nehmen wieder zu, das sieht auch Friedrich Leidinger. Die Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie geht hart mit dem eigenen Berufsstand ins Gericht. Viele Psychopharmaka würden zu oft und zu hoch dosiert eingesetzt. Menschen mit Psychosen sterben 20 bis 25 Jahre früher als Gesunde. Schuld daran seien, wenigstens zu einem Teil, die Medikamente. Dass die weiterhin unkritisch verschrieben werden, dafür sorge die Pharmalobby mit riesigen Werbeetats, Geschenken und bezahlter Forschung. Der zunehmende Einfluss der pharmazeutischen Industrie auf Forschung, ärztliche Fortbildung und Verschreibungsverhalten, die Form ihres Marketing, wie die zum Teil massiven Interessenskonflikte führender Vertreter des Fachgebietes, führen dazu, dass die Unabhängigkeit der Psychiatrie als Wissenschaft und Praxis und die Integrität des ärztlichen Berufsstandes gefährdet sind. Gewiss, es droht kein Rückfall zu Massenschlafsälen, Käfighaltung, offenen Latrinen und Selektion durch Hunger. Trotzdem sind viele neue Probleme der Psychiatrie die alten. Immer wieder entzündet sich die Kritik an der Anwendung von Psychopharmaka und Zwang. Die häufigste Anwendung überhaupt des Fixierens, die finden Sie in der Gerontopsychiatrie übrigens, also bei den alten Menschen. Also aus meiner Sicht ist diese Diskussion über Zwang eine der zentralen Diskussionen zurzeit. Und es ist natürlich eigentlich keine medizinische Diskussion, keine fachliche Diskussion. Das ist eine Diskussion über Bürgerrechte. Psychisch kranke Menschen haben die gleichen Bürger- und Freiheitsrechte wie Gesunde. Und die Gesellschaft trägt ihnen gegenüber Verantwortung, auch wenn das Geld kostet. Das ist eine der großen Errungenschaften der Psychiatriereform. Heute widerspricht dem öffentlich niemand, noch nicht. Denn in Zeiten knapper öffentlicher Mittel werden die Kosten psychosozialer Versorgung mehr und mehr als unproduktive Sozialausgaben wahrgenommen. Hinzu kommt, Missstände provozieren nicht mehr den gleichen Widerstand wie in den 70er Jahren. Ende der 80er sind die Proteste des SSK gegen die Psychiatrie abgeebbt. Unter anderem fehlte der direkte Kontakt zu Patienten, weil Aktivisten fast überall Hausverbot hatten. Kritik mobilisiert heute keine Öffentlichkeit mehr. Keiner besetzt das Büro eines Dezernenten oder Klinikleiters. Dazu beigetragen haben auch die Beschwerdestellen, auf die die Verfechter der Psychiatriereform so stolz sind. Alex Arnold. Was denen wirklich gelungen ist, ist eine totale Individualisierung gewesen. Und dazu gehören natürlich genau auch solche internen Beschwerdestellen. Weil man macht dann eben nicht mehr gemeinsam irgendwas, sondern man geht als einzelne Person, als einzelner Patient, geht man zu seinem Ombudsmann, zu seiner Beschwerdekommission, wird sein Problem los und das wird dann irgendwie verarbeitet. Kaum jemand außer den Opfern und einzelnen Pflegern, Ärzten und Aktivisten erinnert sich an einen der vielleicht größten Skandale der deutschen Nachkriegsgeschichte. Systematisch wurde die Würde von Hunderttausenden verletzt, die der Gesellschaft als unproduktive, abweichende und damit letztlich verzichtbare Irre galten. Ja, das ist unser Haus 5. Haus 5. Das Bewahrungshaus für psychisch kranke Rechtsbrecher in Düren. Es gibt ja aktuell so das, was wir Rückwärtsbewegung nennen. Ne? Als das Haus 5 abgelöst wurde vom forensischen Dorf, da hatten wir, was die Behandlungsmöglichkeit von forensischen Patienten anging, sowas wie eine euphorische Phase. Es war das Geld da, es war viel Idealismus da, die Kliniken waren maximal gut ausgestattet. Und aufgrund der Ereignisse, vielleicht auch der Krisen der letzten Jahre, gibt es nicht mehr das Postulat Behandlung und Sicherung, sondern es hat sich umgekehrt in Richtung Sicherung und dann irgendwann mal Behandlung. Die Mittel sind knapper geworden. Deshalb ist es auch wichtig, dass dieses Haus hier stehen bleibt, weil man, wenn man durch eine neue forensische Abteilung geht, sie sind alle nicht so berühmt, aber wenn man durch eine neue geht, dann bekommt man nicht so die Idee davon, wie schlimm es mal war. Und irgendwann braucht man mal wieder so ein Mahnmal der Gestalt, dass man sagen kann, also gespart werden muss überall, das wollen wir nicht bestreiten und wir wollen jetzt auch hier keinen Luxus, aber so wie es mal war, darf es nie wieder werden, das ist klar. Ne? Arme Irre. Zurück zur Nachkriegspsychiatrie. Ein Feature von Beate Hinrichs. Es sprachen Johanna Gastorf und Andreas Laurenz Meyer. Technische Realisation Benedikt Bitzenhofer und Tobias Kiendl. Regieassistenz Ellen Verstegen. Regie Susanne Krings. Redaktion Thomas Nachtigall. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2011. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.